Mein Name ist Thomas Bille, Moderator bei MDR Figaro. Und mein Name ist Martin Machowetz. Ich bin Redakteur im Dresdner Büro der Zeit. Und wir sind zu Gast in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale. Der Stadt, die ihren berühmtesten Sohn am Donnerstag verloren hat. Hans-Dietrich Genscher, langjähriger Außenminister und einer der Architekten der Entspannungspolitik, einer der Väter der deutschen Einheit, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Hans-Dietrich Genscher, der die Welt in den letzten Jahren gar nicht mehr so gut verstanden hat. Abgrenzung der Staaten statt einer Weltnachbarschaftsordnung, für die er schon sehr, sehr lange eingetreten war. Eine Flüchtlingswelle, die ihn an 1989 erinnert hat. Aber statt Freude hat diese Welle viel Furcht verursacht. Schwindende europäische Solidarität, neue Grenzen statt neuer Freiheit. Aber vielleicht zwingen uns ja Attentate wie in Paris, Istanbul und Brüssel dazu, gewisse Freiheiten der Sicherheit zu opfern. Und man gewinnt den Eindruck, dass Ordnung und Sicherheit für viele inzwischen offenbar attraktiver zu sein scheinen als Freiheit und Vielfalt. Und das angesichts hunderttausender Flüchtlinge, die in die deutsche Gesellschaft integriert werden sollen. Wenn jetzt ein Viertel der Wähler in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt sich für die AfD entscheidet, könnte man zu diesem Schluss jedenfalls kommen. Die AfD, die auch im Westen der Republik ziemlich erfolgreich war. Aber das nur am Rande, Martin. Neue Welt und alte Freiheit. Wie frei sind wir in unserem Handeln? Das ist die große Überschrift über den ARD-Radiosalon mit diesen Gästen. Janine Meerapfel, in Argentinien als Tochter deutsch-jüdischer Flüchtlinge geboren, seit 1964 in Deutschland, Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmdozentin. In ihren Filmen ist die Freiheit ein prägendes Thema. Sie hat über die argentinische Militärdiktatur Filme gedreht, aber auch über Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Seit 2015 ist sie Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Herzlich willkommen. Danke. Ich bin sehr gespannt auf Esra Kütschück, Sozialwissenschaftlerin und Politologin aus Hamburg. 2010, ausdrücklich auch als Reaktion auf Thilo Sarrazins Bestseller Deutschland schafft sich ab, Mitgründerin der Jungen Islamkonferenz, eine Plattform für 17- bis 25-Jährige, Muslime und Nichtmuslime, und seit einem Jahr Mitglied des Direktoriums des Berliner Maxim Gorki Theaters, verantwortlich dort für das neu eingerichtete Gorki Forum. Das Gorki Forum, was ist das? Wird an der Schnittstelle zwischen Kultur und Politik eine Gesellschaft an einem produktiven Umgang mit gesellschaftlicher Heterogenität arbeiten? Das ist, wie mir scheint, eine sehr, sehr große Aufgabe. Herzlich willkommen, Esra Kütschück. Vielen Dank. Und wir freuen uns sehr, dass Karl Siegbert Rehberg hier ist, Kultursoziologe und Forschungsprofessor an der TU Dresden. Er stammt aus Aachen, kam aber schon 1992 nach Ostdeutschland, hat in Dresden die Soziologie mit aufgebaut und mit den denkwürdigen Entwicklungen in der Stadt, Stichwort Pegida, also die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, wie sie sich nennen, ist er sehr gut vertraut. Herzlich willkommen, Karl Siegbert Rehberg. So, und wenn Sie sagen Freiheit, das ist aber ein ganz originelles Thema, dann gebe ich Ihnen sehr, sehr gerne recht, denn vielleicht ist Freiheit ja der bestmissbrauchte Begriff überhaupt. Ein schickes Dekor in Sonntagsreden oder für ARD-Radiosalons und ein Begriff, den in seiner tieferen Bedeutung und Schönheit nur noch Bundespräsident Joachim Gauck wirklich versteht. Die Freiheit ist das nur noch ein Wort, sinnentleert, weil uns selbstverständlich geworden, per Grundgesetz garantiert, alles in Butter, eigentlich keine Gefahr. Esra Kütschück, wie würden Sie das sehen mit der Freiheit? Ja, wir sehen ja, dass Dinge, die wir als selbstverständlich wahrgenommen haben, gerade so meiner Generation wurde viel gesagt, im Grunde haben wir gar nicht mehr etwas, für das wir kämpfen müssen, weil wir in einer Zeit geboren worden sind, in dem viele, viele Aushandlungen von den großen Werten und Normen schon gemacht worden sind. Aber wir sehen jetzt, dass die Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, ich bin groß geworden in einem selbstverständlich in Europa, in einem Schengen-Raum, von dem ich viel genutzt habe. Und jetzt sehen wir, dass diese Selbstverständlichkeiten von Freiheit, die wir dachten, nicht mehr da sind. Und vor allem, dass wir um die Dinge, die uns viel wert sind, auch wieder uns einsetzen müssen. Wir sehen eine Politisierung der Gesellschaft, die gerade wieder stattfindet. Und eine Gesellschaft, die aber auch sagt, wie wir gesehen haben, seit seit der Tatsache, dass sehr viele neue Menschen in unser Land kommen, bereit sind, auch damit umzugehen, zu sagen, wir setzen uns hierfür ein und gestalten mit, was unsere Gesellschaft sein soll. Karl Siegbert Rehberg, Kultursoziologe an der TU Dresden, mal ganz lebenspraktisch gefragt, fühlen Sie sich in Ihrer Freiheit eingeschränkt, also durch die Terrorgefahr? Überlegen Sie, mache ich jetzt den Flug nach Brüssel oder fliege ich jetzt gerade nach Paris oder fahre ich da auf anderen Wegen hin oder verschiebe ich die Reise im Moment gerade? Brüssel wäre jetzt ein schlechter Zielort im Augenblick bei der Frequenz dieses nun langsam wieder anlaufenden Flughafens. Ich habe dieses Gefühl nicht, obwohl viele objektive Risiken da eine Rolle spielen können. Ich glaube, wir erleben etwas, ich will zur Freiheit noch zurückkommen, aber wir erleben etwas, was der Soziologe Ulrich Beck sehr treffend die Risikogesellschaft genannt hat. Also eine Gesellschaft, in der es nicht nur gefährlich ist, zum Beispiel gefährlich zu fliegen und so weiter, sondern eine Gesellschaft, in der die noch nicht eingetretenen Ereignisse selbst schon zum Gegenstand von Politik, von Ängsten, von Reaktionen und so weiter werden. Also Risiken, das heißt scheinbar berechenbare, durch Grenzwerte vielleicht beherrschbare Größen, sind etwas, was wir wahrnehmen und gar nicht so sehr die Gefahr als solche. Aber zur Freiheit nochmal ganz anknüpfen an das, was Frau Kutschik gesagt hat. Mir scheint die Grenzenlose in einer Gesellschaft der Freiheiten, fühlt man sie grenzenlos, diese Freiheit. Die Grenzenlosigkeit ist eigentlich nur in einem Falle gegeben, nämlich der Befreiung. Giorgi Konrad, Ihr Vorvorgänger als Akademiepräsident, sagte, wir haben geglaubt, sogar die Blätter an den Bäumen werden anders werden, wenn einmal diese Regierung gestürzt ist. Das ist die absolute Freiheit, die Befreiung. Alle anderen Freiheiten sind in Bedingungen zu denken. Und das müssen wir, glaube ich, auch diskutieren. Janine Meerapfel, vielleicht ist ja Freiheit nur dann kostbar und erwähnenswert, wenn man sie nicht hat oder wenn man deutliche Einschränkungen verspürt. Ja, vielleicht kann man sie auch nur so definieren, wenn man das Gegenteil sich anschaut. Genauso wie man Liebe nicht beschreiben kann, kann man Freiheit auch kaum beschreiben, wenn man nicht das Gegenteil sich anschaut. Das Gegenteil, die Nichtfreiheit, ist das, was uns zeigt, was wir nicht haben wollen. Und die Freiheit, denke ich, hat etwas immer zu tun mit Verantwortung und mit den Grenzen. Es ist sehr einfach, es zu sagen, aber man muss es sagen. Die Freiheit ist die Freiheit des anderen, immer. Und das müssen wir immer mitdenken. Und die Freiheit ist die Freiheit desjenigen, der darum kämpfen muss, um diese Freiheit. Ich frage mich auch, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir sagen, wir haben etwas von der Freiheit heute in Deutschland, wie wir es vielleicht noch nie gehabt haben in Deutschland. Aber trotzdem frage ich mich, was passiert denn mit unseren Beziehungen zu einem Land wie Saudi-Arabien, wo ein Blogger festgehalten wird und mit 1000 Peitschenhiebe traktiert wird, weil er seine Meinung in einem Blog geschrieben hat. Wo bleibt da die Freiheit des Denkens, die Freiheit des Ausdrucks? Und wo bleibt da auch der Begriff der Freiheit in diesem Land, Deutschland, in dem wir leben? Zumindest scheint die Freiheit unterschiedlich zu gelten für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Wir nehmen etwas für uns in Anspruch, freuen uns über Freiheiten, die wir genießen, per Gesetz garantiert. Wie gesagt, wir singen über die Freiheit, es steht im Grundgesetz und viele Kämpfe wurden gefochten, dass die Freiheiten immer größer werden. Kleine Teilfreiheiten sind hinzugekommen in den letzten Jahrzehnten. Fühlen Sie, Frau Meerapfel, dass im Moment die Freiheit eingeschränkt wird durch Terroranschläge etc.? Fühlen Sie sich persönlich da eingeschränkt? Nein, aber ich möchte Ihnen was ganz Kurzes vorlesen. Es kommen die ersten Syrer aus der Türkei in Deutschland an und dann heißt es, vom Bundesinnenministerium. Sie kommen voraussichtlich zunächst in Friedland an. Es gehe um eine Anzahl von Menschen in einer niedrigen bis mittleren zweistelligen Größenordnung. Diese Sprache ist nicht die Sprache der Freiheit, ist nicht die Sprache der Barmherzigkeit, ist nicht die Sprache der wirklichen Hilfe. Da müssen wir aufpassen. Ich glaube, dass das eine Haltung ist. Es sind keine Stücke, es sind Menschen. Es sind Jugendliche und ältere Leute, die versuchen, irgendwie in einem sicheren Ort anzukommen und sich sicher zu fühlen. Das, was Sie mich fragen, ob ich mich, ich bin wirklich eine privilegierte Frau, wie wir alle hier. Wir sitzen in der Leopoldina, haben einen wunderschönen Tag, trinken Kaffee. Es geht uns gut. Was ist mit den anderen? Wir können ja, Herr Rehberg, vielleicht noch mal etwas tiefer in uns gehen und sagen, aha, die Freiheit ist bedroht und die Bild-Zeitung freut sich, wenn sie titeln kann, wir sind im Krieg. Ich weiß nicht, ob die jeweiligen Ausgaben, ist ja nicht nur die Bild-Zeitung, die damit gerne aufmacht, auch britische Medien machen das ganz gerne, ob die sich besonders gut verkaufen an diesen Tagen. Oder ist gar nicht die Freiheit bedroht, sondern vor allen Dingen unsere Bequemlichkeit, das, woran wir uns gewöhnt haben, und vor allen Dingen unser Wohlstandskuchen, ist der in Gefahr? Ist es das, was uns anpiekt im Moment? Ja, wenn ich vorhin sagte, wir leben in einer Gesellschaft der Freiheiten und wie Sie ja auch gesagt haben, der wie selbstverständlich erlebten Freiheiten, dann ist es genau dies. Unser Lebensstil, unsere Möglichkeiten. Freiheit ist eben auch ein Begriff für Möglichkeitsräume, die wir haben. Insofern leben wir in einer sehr freien Gesellschaft, auch gerade im Verhältnis zu unserer eigenen und anderer Geschichte. Ich wollte noch mal auf diese Bedingtheit zurückkommen und hinweisen. Wenn wir sagen, wir singen das, Einigkeit und Recht und Freiheit, oder wir hören aus der Französischen Revolution, dass eben die Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit heute auch gefordert wird, dann bedeutet das, Freiheit ist auch ein Mittel, Freiheit ist ein Rahmen, in dem das andere entstehen soll. Freiheit ist nicht einfach die sozusagen Ungebundenheit, wie wir auch in den Ethiken seit Kant und so weiter immer wieder hören. Also ich glaube, wir müssen das differenzieren, was diese Freiheit eigentlich bedeutet. Aber dass wir uns erleben in einer Gesellschaft, die Freiheiten bietet in vieler Hinsicht und die dann schnell auch als bedroht angesehen wird, dass wir in einer, auch gerade in der Bundesrepublik, nach den langen oder doch eben ein halbes Jahrhundert lang militaristischen und verbrecherischen Systemen in eine zivilisiertere, pazifizierte Gesellschaft uns entwickelt haben und diese Freiheiten genießen, das ist erst einmal ein Rahmen und eine Voraussetzung. So, und jetzt Wohlstand und Bequemlichkeit, vielleicht noch wichtiger als Freiheit. Gehören dazu die Reisefreiheit, nicht nur die Redefreiheit, die Reisefreiheit, die Freiheit zum Genuss. Vielleicht das, was in der amerikanischen Verfassung die Garantie des Glücks meint, könnte man sagen, hat der entwickelte Kapitalismus doch mit vielen Schattenseiten, die vielleicht heute nicht im Mittelpunkt der Diskussion stehen sollen, erreicht. Und für sehr viele erreicht, aber bei weitem nicht für alle. Der ARD-Radiosalon live aus Halle. Martin. Damit sind wir, Herr Rehberg, vielen Dank, schon beim nächsten Thema. Benjamin Franklin, einer der Autoren und Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der hat gesagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende möglicherweise beides verlieren. Andererseits hatte Franklin, könnte man sagen, keine Ahnung vom 11. September 2001 und auch von Paris 2015 und Brüssel 2016 nicht. Die Risiken sind gewachsen, also vielleicht doch mehr Polizeipräsenz, mehr Kontrolle zum Schutz der Sicherheit, Esra Küçük. Ich finde diese Debatte, sie ist für mich unangenehm, weil sie so zweizüngig ist, weil was hat sich verändert für uns? Fühlen wir uns jetzt bedroht? Wenn ich in meine Realität schaue, dann gibt es die ganze Zeit Terror und Anschläge auf der Welt. Sie waren nur noch nicht so nah bei uns. Die Frage ist ja so ein bisschen, womit identifizieren wir uns? Wir sehen ja, dass ich fand diesen Satz, Deniz Utlu, der Autor, hat vor einigen Tagen einen Artikel publiziert und er sagte, wir leben in Zeiten simultaner Schäden, aber selektiver Trauer. Wir fühlen uns jetzt unsicherer, weil Dinge näher, geografisch näher an uns dran sind. Wir sagen aber nicht, obwohl wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen, plötzlich, wir sind auch Lahore, was letzte Woche passiert ist, oder vielleicht noch näher dran, wir sind Ankara, wo 120 Menschen bei einer Friedensdemonstrationen gestorben sind. Wir sagen aber, je suis Charlie. Und wir beschäftigen uns mit Brüssel, weil es emotionaler an uns dran ist. Aber wenn Sie sich die Statistiken angucken, ob Terroranschläge gestiegen sind, dann ist das nicht so. Die Frage ist ja nur, wie nehmen wir das wahr? Und wenn wir über Wahrnehmung sprechen, dann sind wir in diesem Bereich von Gefühlen und Emotionen und Angst. Und ganz viele profitieren gerade von unserer Angst. Und deshalb würde ich gerne so ein bisschen dahin gehen, wie uns das denn wirklich betrifft. Wir haben gerade, Frau Meerapfel hat gerade gesagt, wir sitzen hier so und haben bisher und haben sehr viel Luxus. Den einzigen Luxus, den wir ja gerade nicht haben, weil die Dinge so nah an uns rücken, ist, uns nicht mehr damit beschäftigen zu müssen. Diese Themen sind jetzt im Mainstream und wir haben jetzt nicht mehr die Bequemlichkeit, sozusagen die Freiheit, uns zu nehmen, das einfach von uns wegzudrücken, sondern man muss sich damit beschäftigen und das finde ich sehr, sehr gut. Darum bin ich froh, dass diese Themen, die ohnehin mich schon lange Zeit umtreiben, aber wenn man Dublin II vorher mal angesprochen hat, hatte man nur Fragezeichen. Jetzt ist eine Aufmerksamkeit da, dass wir da gewisse Dinge entscheiden müssen und handeln müssen. Karl Siegbert. Karl Siegbert Rehberg, ist es dann also falsch, aus diesen Emotionen und dieser gefühlten Bedrohung politische Schlüsse zu ziehen, wie zum Beispiel den politischen Schluss, man braucht möglicherweise eine Einschränkung manches Freiheitsrechts, um Sicherheit herzustellen, eben weil es nur ein Gefühl ist? Ja, um das nur mal als Tatsache einfach festzustellen, ganz gleich, was wir hier aus unserer Lage heraus dazu sagen wollen, das können wir natürlich auch tun, aber erstmal als Tatsache. Es ist ja interessant, wie der NSA-Skandal und wie die Überwachungsverdichtung und wie die sozusagen Grenzenlosigkeit der Kontrolle oder der Kontrollierbarkeit, mal vorsichtiger gesagt, denn es ist ja nur eine selektive Kontrolle, die mögliche Kontrolle, also überhaupt der Möglichkeitsspielraum, das ist ja für Ängste was ganz Entscheidendes, wie der uns aufgeregt, erschüttert hat und bis in die Regierung und zu Frau Merkel selbst Resonanzen gefunden hat. Und nun ist davon keine Rede mehr. Es ist sozusagen weggeschoben durch die Gefährdungen, die realen Gefährdungen und die Gefährdungsfantasien, ist es beiseite geschoben. Und plötzlich muss man sagen, Snowden ist ein mutiger Mann und die Bundesrepublik sollte ihm vielleicht ein Asyl gewähren. Aber sein Programm, das, was er erreichen will, dass diese Kontaktvernetzungen nicht nur durchsichtig gemacht werden, sondern aufhören, hat an Plausibilität eindeutig verloren. Also kann man sagen, die Sicherheitsgefühle, die man hat, hängen sehr stark davon ab, wie man durch Ereignisse sozusagen irritiert wird darin, was selbstverständlich gegeben scheint. Und das ist dann in der Tat eine Frage, die man politisch und moralisch und so weiter entscheiden muss, wie man auch hier sozusagen der Grenzenlosigkeit der einen Seite nicht eine Grenzenlosigkeit der anderen Seite gegenüberstellt. Aber als Faktum ist es offensichtlich, dass sich diese Bedeutungen ungemein verschieben, ja in diesem Falle geradezu umkehren. Janine Meerapfel, wie sehr verlassen wir uns denn auf Politiker und Geheimdienste? Wie sehr verlassen Sie sich auf Politiker und Geheimdienste, die uns versichern, alles für eure Sicherheit, die Freiheit bleibt unangetastet? Und Herr Rehberg sagt es gerade, Patriots Act und NSA-Skandal sind sozusagen schon fast wieder vergessen. Wie sehr verlassen Sie sich darauf, wenn Politiker versprechen, das wird schon alles seine Richtigkeit haben? Überhaupt nicht. Man muss immer nachdenken und immer nachfragen. Ich finde es aber interessant, dass Sie den Fall Snowden bringen, der wirklich beinahe ein vergessener Held heute ist. Ich finde es auch interessant, dass ein CEO von Apple, Tim Cook, heute der Freiheitspaladin wird, der dabei ist zu sagen, dem FBI sagt, ich werde nicht, dem CIA sagt, ich werde nicht das Encoding frei machen für euch, auch wenn Sicherheit in Frage gestellt wird, auch wenn es Terroristen gibt, weil das eine grundsätzliche Freiheit des Menschen ist, die Privatheit. Und plötzlich haben wir Tim Cook als Freiheitsapostel. Es ist sehr merkwürdig. Wir leben wirklich in einer sehr merkwürdigen Wobei, Frau Meerapfel, nach dem wollen wir ehrlich sein, die großen amerikanischen Konzerne Schnittstellen ohne Ende eingebaut haben, genau, damit die Geheimdienste alles abgreifen konnten, was ihnen beliebt. Es ist ein Scheingefecht, gebe ich zu. Aber trotzdem gibt es ganze Artikel darüber, wie hier, und er wird aufgebaut als Paladin einer großen privaten Freiheit. Ich glaube wirklich nicht, dass es darum geht, wie es mir geht oder wie ich mich fühle oder was Esra sehr gut sagte, ob man sich heute frei bewegen kann. Wir bewegen uns frei, auch wenn wir die Angst haben müssen, dass Schengen nicht mehr existiert, auch wenn wir die Angst haben müssen, dass Grenzen zugemacht werden. Aber wir bewegen uns so, als ob nichts wäre. Und in der Tat, wenn wir anfangen, diese Angst uns anfressen zu lassen, dann sind wir in einer sehr schlechten Situation. Wir müssen wirklich gegen die Angst kämpfen mit Aufklärung, mit nichts anderes als mit Aufklärung. Wie viele Hunderttausende Flüchtlinge sind in Deutschland angekommen? Das ist nichts verglichen zu dem, was die anrainenden Länder von Syrien aufgenommen haben. Wie viele von diesen Flüchtlingen sind tatsächlich irgendwie aufgefallen, weil sie irgendetwas getan haben, was nicht legal ist. Das ist absolut minimal. All das deutet darauf, dass wir nicht mehr Sicherheit, mehr Militarisierung, sondern mehr Vernunft und mehr Großzügigkeit in der Weise, wie wir mit den anderen Kulturen umgehen. Nicht? Darum geht es. Herr Kasiker-Rehberg? Ich wollte sagen, dass die Freiheitsbedrohungen ja deswegen gewissermaßen auch bagatellisiert werden können, weil wir uns als Konsumbürger in einer konsumistischen, massenkonsumistischen Gesellschaft, das sage ich jetzt nicht kulturkritisch, das ist eine großartige Sache, wie viele Möglichkeiten heute sehr viele Menschen haben, dass wir uns in dieser Gesellschaft ja längst daran gewöhnt haben, Schnittstellen, dass wir nicht mehr in einem abgeschlossenen privaten Raum, sondern in einem halböffentlichen, latent öffentlichen Raum agieren. Wenn ich etwas bestelle bei Amazon, was ich nicht gerne tue, weil ich Buchhandlungen liebe, aber manchmal tue, dann kriege ich sofort eben Anzeigen über Bücher, die ähnlichen Titel sind oder solche Themen behandeln. Das heißt, wir sind in großen Bereichen konsumistisch bereit, uns gewissermaßen zu präsentieren, von der sozusagen narzisstischen Variante der unsozialen Medien mal abgesehen. Und das bedeutet, dass die Geheimdienste, die natürlich immer gefährlich klingen, eigentlich schon trivialisiert sind, eigentlich schon eingebaut sind in den Rhythmus des Lebens. Und das ist eine weitere Gefahr sozusagen. Aber ist es nicht so, dass man dann, wenn ein Anschlag passiert ist, dann, wenn wieder Sicherheitsmechanismen nicht funktioniert haben, doch nach sowas ruft, Esra Kutschel? Na, das Problem ist ja, dass das alles, wir sprechen von Sicherheit, weil es ganz normal ist, dass man das Bedürfnis, wenn sowas passiert ist, danach hat, die Dinge kontrollieren zu wollen. Aber ganz viele dieser Dinge sind ja Scheinsicherheiten, die wir da aufbauen. Also wir Maßnahmen treffen, um uns ein gutes Gefühl zu geben, aber die ja überhaupt nicht die Maßnahme nicht das garantiert, für die sie angetreten ist. Wenn wir schauen, ich meine, die Geschichte zeigt, dass es noch nie schlau war, eine Mauer zu bauen. Ich kenne keinen einzigen Fall in der Geschichte, wo wir jetzt sagen würden, das war total sinnvoll, diese Mauer zu bauen. Wir geben in Europa jetzt gerade Millionen aus, um Zäune zu bauen, um Mauern zu sein, um uns einen Schein von Sicherheit zu erkaufen dadurch. Aber wir können ja nur unsere Freiheit wirklich leben, wenn wir für unsere Freiheit auch Verantwortung tragen. Und Verantwortung heißt, wenn ich ein Produkt kaufe, die Verantwortung zu haben, wie das eigentlich hergestellt wird, dieses Produkt. Wenn ich eine Außenpolitik habe, die darauf hinausläuft, dass Menschen ihr Land verlassen müssen. Ich meine, das sind komplexe Dinge, über die man eine eigene Sendung wahrscheinlich braucht. Aber wenn wir uns sozusagen den Luxus herausnehmen, diese Verantwortung nicht tragen zu wollen, dann können wir nicht in einer globalisierten Welt plötzlich uns abschotten uns abschotten und sagen, wenn die Probleme aber von unserem eigenen Handeln auftreten, wollen wir dafür nicht die Verantwortung tragen, weil wir wollen ja unsere Freiheit genießen. Der ARD-Radiosalon aus Halle an der Saale. Mein Name ist Thomas Bille, Moderator bei MDR Figaro und Martin Markowitz von der Zeit, mein Co-Moderator. Und wir haben uns vor der Sendung überlegt, was fragen wir? Klar, sowas macht man. Und Martin hatte die Idee, auch danach zu fragen, wann man sich denn selber frei gefühlt hat und wann man selber seine Freiheit bedroht gefühlt hat. Und ich habe überlegt, wann habe ich mich das letzte Mal frei gefühlt und mir ist gar nichts eingefallen. Und dann haben mich nach Brüssel Kollegen gefragt, hast du jetzt auch Angst? Und ich habe ihnen nicht gehorcht und habe gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann habe ich gestutzt und habe gedacht, darf ich das jetzt überhaupt denken, dass ich keine Angst habe? Weil wir haben ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Seiten der Medien eine wunderbare Betroffenheitskultur entwickelt. Betroffenheit lässt sich wahnsinnig gut verkaufen. Also wenn irgendwas passiert und ich renne rum mit dem Mikrofon und mit der Kamera oder mit dem Tonbandgerät, was es nicht mehr gibt, Digitalrekorder, pardon, und frage, und haben Sie jetzt Angst? Dann ist das immer ganz wunderbar. Aber Angst vernebelt doch den Sinn und schränkt die Freiheit zum Handeln ein, Frau Meerapfel, oder sehe ich das falsch? Nee, Sie sehen das richtig. Ich meine, im Moment fühlen Sie sich doch frei, oder? Relativ, ja. Also um 12 Uhr gibt es Nachrichten, da fühle ich mich unfrei, aber... Ja. Ja gut, das sind die Zwänge Ihres Berufs. Aber ich denke, dass wir sehr frei sind, unsere Meinung zu sagen im Moment. Und das ist etwas sehr Kostbares und etwas, was wir auch laut sagen müssen, dass wir es haben. Ich denke, dass man es auch gebrauchen muss, so wie es jetzt im Moment gemacht wird. Und ich denke, dass man auch die Frage stellen muss, wieso haben wir so falsche Partner? Wieso machen wir ein Abkommen mit der Türkei, die die Menschenrechtscharta, die letzte, gar nicht unterschrieben hat? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Also, Diese Freiheit nehme ich mir im Moment, weil es mich wirklich beschäftigt, die Vorstellung, dass die Leute, dass diese Flüchtlinge wieder hin und her geschoben werden wie ein Stück Vieh, das lässt mich meine Freiheit nicht genießen, weil ich mich wirklich in deren Situation versetze und denke, das ist ziemlich entsetzlich, was da passiert. Und wir gucken zu. Das ist einerseits entsetzlich, Frau Meerapfel, aber wir wissen natürlich ganz genau, warum wir mit der Türkei, mit der türkischen Regierung, mit einem leicht cholerischen türkischen Präsidenten kuscheln. Weil wenn wir es nicht tun, dann macht er vielleicht die Grenzen auf, dann haben wir ein Problem. Ich würde gern darauf kommen, auf die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie. Da gibt es ja Dinge, die man einfach nur fassungslos zur Kenntnis nimmt und denkt, ja, Satire, Könner geben sich Mühe, aber die Realität ist manchmal wirklich besser. Die Redaktion Extra 3 macht ein kleines Liedchen über Erdogan und die Autoren haben auch gesagt, wir haben uns eigentlich gar nicht größte Mühe gegeben, wir haben nur das getextet und bebildert, was tatsächlich passiert ist, unserer Ansicht nach wirklich passiert ist, da war gar keine Überspitzung großartig drin. Und der türkische Staatspräsident reagiert auf das hochgradig Beleidigste. Für uns ist das Satire, die gedeckt ist durch die Meinungsfreiheit. Und der deutsche Botschafter hat ja auch netterweise eine türkische Fassung des Grundgesetzes mitgebracht zu dem Termin, als er einbestellt wurde. Eine besonders dringliche Einladung. Er wurde nicht einbestellt. Es war ein freundschaftlich dringliches Treffen. Also für uns ist Satire, auch wenn sie wehtut, gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Und für andere ist das scheinbar Majestäts- oder Sultan-Beleidigung, Esra Küçük. Also haben die doch recht, die sagen, das passt irgendwie nicht zusammen. Also auch wenn Steinmeier vor sich hin brummelt, ich glaube doch, dass wir unsere gemeinsamen europäischen Werte teilen, auch Herr Erdogan. Das passt doch nicht zusammen. Islam und Demokratie, unsere freiheitlichen Werte und die Türkei, das geht nicht. Widersprechen Sie heftig oder sagen Sie, oh, ja, ist was dran? Oder Erdogan torpediert diese ganzen Gedanken? Ich finde es ganz spannend, dass Sie jetzt gerade Erdogan zu dem Islam machen, weil genau, mein Islam ist nicht Erdogan. Das ist sehr traurig, Islam, was für eine Entwicklung die Türkei gerade macht. Ich würde sagen, vor einigen Jahren hätte die Türkei ein Beispiel dafür sein können, wie eben sozusagen eine die Bevölkerung muslimisch ist und trotzdem eine Demokratie herrscht. Leider hat sich das jetzt gerade verändert, was, glaube ich, weniger mit dem Islam, wenn man schaut, worum es geht bei diesen Themen, dann sieht man gar nicht die Themen, dass das was mit dem Islam zu tun hat, sondern mit einem mit einer Person, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, und einem, also die Tradition, ja, die säkulare Tradition der Türkei ist ja genau dahingehend, die Religion vom Staat ganz entschieden zu trennen, noch viel weiter, als es in Deutschland der Fall ist. Aber Atatürk ist lange her. Ich komme sofort auf die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie. Ich würde einmal ganz kurz noch was zur Türkei und unserer Aufgabe und unserer Freiheit sagen. Wenn wir sehen, dass unsere Politik gerade aus realpolitischen Gründen dort in ein Dilemma geraten ist, können wir ja aber unsere Freiheit nutzen, uns mit unseren Kollegen und Kollegen aus den Journalisten, den Kulturschaffenden, den Wissenschaftlern zu solidarisieren und Druck zu machen. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe auch ist, sich nicht nur über Erdogan zu ärgern, das kann ich den ganzen Tag über leider tun, aber auch zu handeln und zu sagen, wir nutzen unsere Freiheit dafür, uns mehr noch mit den Kollegen, die dort gerade wirklich kämpfen, zu solidarisieren und zu unterstützen. Und die zum Teil ins Gefängnis gelandet sind. Ich sehe schon, Sie wollen mit reingehen. Herr Rehberg geht gleich mit rein, von mir auch. Ja. Also ich glaube, global betrachtet, ich antworte erstmal, weil Sie die Frage so global gestellt haben, bevor ich ins Detail gehe, gibt es viele Beispiele, wenn man nach Indonesien schaut, nach Bangladesch schaut, wenn man in die Türkei vor einigen Jahren schaut, wo sozusagen eine muslimisch geprägte Bevölkerung mit Demokratie vereinbar ist. Ich glaube auch nicht, dass das unser Thema ist, weil wir haben ja hier kein muslimisches Land in Deutschland, sondern eine Minderheit. Und ich glaube, dass im Grunde alle Dinge, die unser Grundgesetz mitbringt von Religionsfreiheit und Minderheitenrechten, wir hier wieder eine Scheindebatte haben, nämlich die Angst davor, dass wir unsere Freiheiten aufgrund von einer muslimischen Minderheit nicht mehr leben könnten. Also da muss ich erstmal direkt nachfragen, wo da die Gefahr gesehen wird, um darauf richtig eingehen zu können. Herr Rehberg, ist das eine Scheindebatte? Es ist eine Klischee-Debatte. Es wird ganz übersehen. Es gibt einen Islamwissenschaftler, Reinhard Schulze, der das gegenüber etwa dem Papst Benedikt und anderen sehr gut akzentuiert hat. Die islamische Welt ist in fast allen Ländern, und das sind ja ganz verschiedene Länder, 56 Nationen, in denen es unterschiedliche Formen dann nochmal des Islam gibt und davon die meisten aus kolonialistischer Zeit geprägt, also mit inneren Konflikten belastet, die aus der Kolonialzeit und ihrer Beendigung führen. Also in dieser Situation ist der Islam überhaupt keine Einheit. Was die Angst auslöst, ist ja die islamistische, die Politisierung des Islam durch bestimmte islamistische Gruppen, sodass schon die Frage, ob Islam und Demokratie nicht zusammengehören, so gar nicht gestellt werden kann. Und diese Modernisierungsthese ist nämlich wichtig. Wir haben vergessen, dass Syrien, die Idee des Großsyrien in der Nasserzeit, war eine absolut säkulare Bewegung. Dieser Baath-Sozialismus hatte mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Atatürk wurde schon genannt. Das heißt also, es geht gar nicht um den Islam, es geht um die Islamisierung als sozusagen Kampfparole einer bestimmten politischen Gegenwehr gegen den Westen oder was immer. Und das wird eben verwechselt mit dem Islam, selbst eben, wie gesagt, in dieser Regensburger Rede dieser Unglücklichen des damaligen Papstes wurde das ja gleichgesetzt. Der Islam ist immer schon kriegerisch, ist immer schon gewalttätig und so weiter. Ich glaube, das müsste man erst einmal unterscheiden, um ganz in Ihrem Sinne dann sagen zu können, wo liegen nun wirklich die Bedrohungen? Was sind die Gruppen zum Teil durch die westlichen Kriege miterzeugt, sicher nicht allein erzeugt, aber miterzeugt, und ich sage nicht nur westlichen Kriege, die Katastrophe, dass die Sowjetunion in Afghanistan Krieg führte, das sind ja die Ausgangspunkte für all das, was wir heute in der Tat und zum Teil auch mit berechtigter Furcht erleben müssen. Janine Meerapfel? Es ist seltsam, dass diese sehr präzise Beschreibung, die Sie machen, dass es nicht um den Islam geht, gar nicht in den Medien wirklich so abgebildet wird. Und dass wir das wirklich das große Problem haben, dass es alles vermengt wird, dass man den Eindruck bekommt, tatsächlich die große Gefahr ist Islam. Und auch das Wort islamistisch ist für mich ein Problem, weil da ist das Wort Islam drin. Und ich glaube nicht, dass es uns hilft, die Unterschiede zu merken. Ich denke, dass da Aufklärung so Not tut, dass wir versuchen müssen, immer mehr auf die Presse und auf die Medien einzuwirken. Eine der wichtigsten Aufgaben im Moment ist Klarheit. Eine der wichtigsten Aufgaben ist Aufklärung. Wenn wir das nicht schaffen, wird diese Angst wie ein Krebsgeschwür in diese Gesellschaft tatsächlich großen Schaden. Das tut es jetzt schon. Weil wenn die Menschen Angst haben, ziehen sie sich zurück, fragen nach dem harten Mann, fragen nach Militarisierung, nach Sicherheit. Und Angst ist wirklich das Schlechteste, was uns ereilen kann. Deshalb. Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, was Frau Kütschik sagte. Wir müssen uns solidarisieren auch mit Journalisten, die im Knast sitzen in der Türkei, weil sie ihre Meinung sagen. Das ist so. Und das muss man auch wieder unterscheiden. Es ist zwar eine Demokratie mit einem autokratischen, ziemlich stark autokratischen Herrscher, und da muss man einfach auch wieder die Unterschiede machen. Es ist immer noch eine Demokratie, aber es gibt Zustände, die nichts mit Demokratie zu tun haben und nichts mit Pressefreiheit zu tun haben. Da müssen wir wieder aktiv sein und uns da solidarisieren. Esra Küçük, ich versuche das jetzt einmal umzudrehen, unsere Debatte über den Islam und es positiv zu formulieren. Können wir Deutschen denn von den Flüchtlingen neue Werte lernen, zum Beispiel etwas über den Wert der Freiheit? Mhm. Und nutzen wir das noch viel zu wenig? Nee, ich glaube, in meiner Zusammenarbeit, die ich jetzt gerade teilweise mit geflüchteten Menschen mache, im Zusammenhang eines ehrenamtlichen Engagements für die Kairon-Universität, die Flüchtlingsuniversität, die sich hier gegründet hat, für Geflüchtete, die sagen, sie möchten gerne studieren, können es aber nicht, aufgrund der Zugangsvoraussetzungen, die das nicht erlauben, wenn man noch keinen Status hat. Und wir wissen ja, dass das sehr lange dauert, wenn man angekommen ist. Da merke ich einfach sehr viel, dass wir, da sind wir eingestiegen in dieser Debatte, was heißt eigentlich Freiheit, so ein großes Wort, dass wir das gar nicht so richtig begreifen können, weil wir so selten unfrei waren, glücklicherweise in unserem Leben bisher. Und ich jetzt in dem sozusagen Gesprächen mit Geflüchteten viel mehr den Wert von Freiheit definieren kann und für mich auch viel mehr wieder valorisieren kann. Und ich glaube, Menschen, die gerade diesen politischen Akt, weil es ist immer auch ein politischer Akt, sein Land zu verlassen und zu fliehen, gemacht haben, sind ja, haben Geschichten zu erzählen, bringen ganz viel Energie mit, hier was aufzubauen, bringen eine solche Kraft mit, von der ich überrascht bin, weil ich mich frage, woher die kommt, wenn man einen solchen Weg schon hinter sich gebracht hat. Und ich glaube, dass wir da grundsätzlich als Gesellschaft sehr, sehr viel von profitieren können, um nicht auch zu sagen, sowieso wirtschaftlich und demografisch. Ich glaube, wovon wir profitieren können, ist, dass wir diese Auseinandersetzung jetzt machen, dass unsere Gesellschaft sich wieder seiner selbst sicher wird und die sich jetzt aufgrund der Situation, dass so viele Menschen jetzt neu in unser Land kommen, dass wir uns nochmal die Frage stellen, welche Gesellschaft wollen wir sein? Weil diesen Wandel, dass wir immer heterogener werden, das ist ja ein Wandel, der sich die ganze Zeit schon vollzieht. Jetzt wurde er noch mal so ein bisschen katapultiert, also beschleunigt. Aber die Pegida-Bewegung beispielsweise, die Schwierigkeiten hat, mit diesem Wandel klarzukommen, da mitzugehen, zeigt ja, ist ein Symptom meiner Meinung nach dafür, dass wir es verpasst haben, uns damit auseinanderzusetzen, wer wir eigentlich sind. Und dass wir schon lange nicht mehr die Gesellschaft sind, die wir vor 60 Jahren waren. Wobei sich in der Pegida-Bewegung, aber dazu kommen wir gleich noch, würde ich vorschlagen, ja viele Leute zusammenfinden, die vor 25 Jahren noch Unfreiheit erlebt haben, also eigentlich diese Erinnerung haben müssten. Ich würde aber, Herr Rehberg, gerne sozusagen noch in einem kleinen weiteren Schritt auf die Frage kommen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Grundwertevermittlung, die Deutschen sich irgendwie immer vorstellen, wenn sie an Flüchtlinge denken? Also machen wir da irgendwie 4 Wochen Crashkurs oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das sind ja alles naive Vorstellungen, dass hier durch, ich meine, Deutschkurse sind gut, Integrationskurse sind wünschenswert, Aber das sind ja ganz oberflächliche Ideen, hier nun ein Integrationskonzept damit so eng zu verknüpfen, wie das gefordert wird. Man braucht ein Leben, man braucht ein Leben im Exil zum Beispiel, die ins Exil gingen, in diesen neuen Gesellschaften anzukommen. Es gibt eine Generationenfolge, es gibt eine sozusagen Übernahme dann auch von bestimmten Werten, von Handlungsmustern und so weiter. Also so einfach geht das nicht. Und überhaupt ist ja die dann auch wieder damit verknüpfte Gefährdungslage, wenn nun diesen von dem Innenminister stark geforderten Integrationskurs nicht besucht hat, der soll ja eventuell nicht nur keine Geldeinbußen haben, sondern der ist ja sozusagen latent gefährlich als jemand, der Feind der Gesellschaft ist. Auch ein Kurzschluss, der so einfach ja gar nicht zu machen ist. Also man braucht viel längere Zeiten für das Fruchtbare, das immer auch durch Menschen kommt. Wir sehen das Ganze ja aber in einer globalen Welt, die noch in Widerstreit steht zu den territorialen, zu den sozusagen gewordenen, historisch geformten, keineswegs homogenen, aber historisch geformten Einheiten. Und da liegt, glaube ich, ein Problem. Dass Lothar da sagt, ja, die Frau Merkel hat das Humanismusprinzip und ich weise mal auf das Territorialprinzip hin. Und wir müssen ja sehen, Flüchtlinge, selbst die deutschen Flüchtlinge aus den Ostgebieten, hatten immer von der jüdischen Vertreibung 1492 aus Spanien und Portugal ganz abgesehen, hatten immer Schwierigkeiten, in diesen Gesellschaften anzukommen, ausgenommen eine Gesellschaft, kann auf der Basis eines Völkermordes, nämlich an den Ureinwohnern, insgesamt eine neue Gesellschaft aus Migranten aufbauen, eben in Amerika. Und insofern denke ich, das wird noch unterschätzt, dass wir hier auch das Problem haben, dass eine globale Beziehung da ist, dass wir keineswegs so homogen sind, wie manche fantasieren, aber dass wir es lernen müssen, uns in diesem globalen Kontext zu sehen und dass wir auch die Differenzen. Hannah Arendt hat ein Buch geschrieben, We Refugees, und hat gesagt, das ist die Avantgarde. Eben die ganzen Leute, die dann in die USA gingen. Und bald hat sie ein Buch geschrieben über Totalitarismus und hat gesagt, könnte das auch nicht vielleicht ein weltweiter Barbarismus sein, die großen Ströme durch die Welt? Das heißt, wir müssen bei allen ganz berechtigten und von mir ganz geteilten moralischen Urteilen auch analytisch dabei bleiben, die Probleme sozusagen Aufhäufungen mitzusehen. Und trotzdem, glaube ich, sollte man die Moral nicht vergessen. Es ist aber doch, Herr Rehberg, so schwer, analytisch zu bleiben. Selbst Innenministern fällt es offensichtlich schwer, wenn die diese Leistungskürzungen androhen und damit beweisen, dass sie dem Bundespräsidenten Joachim Gauck eben nicht zugehört haben. Bei schönen Reden über die Freiheit, wo Gauck nämlich auch von Freiheit in Vielfalt immer wieder geredet hat. Gibt es Leute, die sagen, ja gut, nichts gegen Vielfalt, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Aber diese Definition, die ist halt eben sehr, sehr schwer, ja. Frau Meerapfel. Ihre Familie hat Erfahrung mit Auswanderung, Ankommen, sich integrieren, assimilieren, anpassen, lernen. Wo fängt man an, wo hört man auf? Wie viel Vielfalt erträgt man? Wie viel Unterschiedlichkeit? So viel, wie es auf der Welt gibt. So viele Farben, wie es auf der Welt gibt. Ich komme aus einem Land, Argentinien, das von vielen Wellen von Migration besucht wurde. Und diese Immigranten haben sich in Gemeinschaften eingefunden und haben miteinander gelebt, haben ihre Tradition gehalten, haben ihre Sprache zum Teil gehalten, haben trotzdem miteinander gelebt. Natürlich braucht man sehr lange, bis man eine Sprache... Meine Eltern haben nie richtig Spanisch gesprochen, sie haben aber das Land geliebt und haben sich in dieses Land nicht integriert. Das Wort Integration, das kann ich überhaupt nicht mehr hören. Das Wort Integration, also ich finde, wir müssen die Deutschen an die Neuankömmlinge integrieren. So andersrum. Wir müssen wirklich sehen, dass die deutsche Gesellschaft sich integriert an dem, was Realität ist, dass diese Welt eine Welt ist und dass sie von diesen Strömen von Menschen leben kann und dass sie unglaublich bereichert wird, auch von diesen Neuankömmlingen. Das alles ist eine Erfahrung, die auch exilierte Juden, deutsche Juden gemacht haben in anderen Ländern, so schwer es war. Und in der Tat, es braucht 100 Jahre, bis die Menschen sich verändert haben. Aber ich glaube, dass dieses Wort Integration genau das verhindert, dass die Menschen sich integrieren. Schon in den 80er Jahren, als die Türken, viele, viele Türken Deutschland verlassen haben und eingeladen von der deutschen Regierung zurückzugehen, nachdem sie ihre Dienste als Arbeiter hier abgeleistet hatten, haben sie auch gesagt, was heißt hier Integration? Ich bin Türke und ich bleibe Türke und ich rede aber gerne Deutsch und ich esse auch gerne Wurst und Sauerkraut, aber ich esse auch gerne mein türkisches Essen und ich bin gerne in meine Kultur drin und ich genieße beide Kulturen. Sorry, es war jetzt zu lange. Nee. Das ist alles gut, Frau Merpfel. Sie haben uns was zu kauen gegeben. Und mir war es ja sowieso auch doof. Und ich habe gedacht, eigentlich bewege ich mich auf dem Niveau von Thilo Sarrazin, wenn ich Esra Küçük natürlich auf den Islam anspreche. Nachdem Esra Küçük geschildert hat, dass sie eigentlich erst durch diese wirklich atemberaubende Debatte 2010 um Sarrazin herum erstmal auf ihre Religion zurückgeworfen wurde. Der Mensch stand nicht mehr im Vordergrund, sondern die Religion. So darf das zweifellos nicht sein. Ich habe nur Esra Küçük bei den Verständigungsversuchen ein Problem. Ich denke, die junge Islamkonferenz war sicherlich ein tolles Projekt. Ich denke aber, da sind weltoffene Menschen, junge Menschen aufeinander zugegangen. Und beim Gorki-Forum denke ich auch, dass da weltoffene Menschen aufeinandertreffen. Und ich frage mich immer, okay, das ist sozusagen Eulen nach Athen. Wie erreiche ich denn die Verbohrten? Wo erreiche ich die Verbohrten? Das geht auch an die Akademie der Künste, Frau Meerapfel, aber erst mal Frau Küçük. Ja, das Spannende bei dem Thema ist ja, dass wir nicht danach gehen können, dass die Verbohrten eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen sind. Weil wir sehen gerade jetzt bei dem Thema antimuslimischer Rassismus, dass der nicht abnimmt bei Bildungsaufstieg. Das heißt, wenn wir wissen, jeder Zweite in einer Gesellschaft hat Angst vor dem Islam, das Thema, das Sie gerade aufgebracht haben, dann haben wir das mit einem Phänomen zu tun, dass wir sozusagen mit einer breiten Gesellschaft diskutieren müssen und uns auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass diese Ambivalenzen, die wir alle mitbringen, zunächst einmal normal sind. Also Ambivalenzen, wir sehen in den Studien, dass man grundsätzlich eine Zustimmung hat zur Vielfalt, zu solchen Themen wie Diversity ist cool in unserer Republik. Aber wenn es dann um das Eingemachte, um das Konkrete geht, schicke ich mein Kind auf einen Kindergarten, wo der Anteil des Migrationshintergrunds so und so hoch ist, lasse ich mich von einem Arzt operieren, der aus dem Iran kommt. All diese Dinge, wer pflegt meine Mutter, meine Großmutter, all diese Dinge, wo es mich direkt betrifft, dass wir da Ambivalenzen mitbringen, dass da, wo wir eigentlich auf einer theoretischen Ebene zustimmen, auf einer Ebene, die uns direkt betrifft, hadern. Und ich glaube, da kann Kultur was machen, da kann so eine Plattform wie die Junge Islamkonferenz was machen, Kulturtechniken zu entwickeln, die es uns leichter macht, mit Heterogenität so umzugehen, dass es normal für uns wird. Wenn wir jetzt an Großbritannien denken, an London und das sozusagen pakistanische Menschen, die eine britische Polizeiuniform tragen, dann sieht das normal aus im Straßenbild. Diese sozusagen Normalitätsbilder, die werden jetzt nach und nach uns noch viel mehr beschäftigen als bisher, uns schon beschäftigt haben. Und ich glaube, dass was Kultur hier machen kann, ist, uns zu helfen in den Debatten. Wir sehen ja auch, Sie haben ja gerade, als Sie gesagt haben, ich fühlte mich nicht so gut, als ich diese Frage gestellt habe. Wir sehen, dass wir nicht so, dass wir keine Technik gefunden haben, über die Probleme zu sprechen, ohne in einen Bereich zu kommen, wo wir nicht mehr differenzieren. Wir können ganz viel schwarz oder weiß, dann gibt es die guten Menschen, die dann sagen, nee, ist doch alles kein Problem. Zu denen gehöre ich nicht. Ich sehe ganz viele Probleme. Und wir müssen auch über diese Probleme sprechen. Aber die Art und Weise, wie wir das tun, da sind wir noch dabei, eine Kultur zu finden, mit der ich noch nicht so ganz zufrieden bin. Frau Merpfel. Und die Akademie der Künste Berlin macht demnächst aber auch richtig schöne, zielgerichtete Veranstaltungen mit der Alternative für Deutschland und mit ausgewählten Pegidisten. Nein? Nein. Oder doch? Warum Nein. nicht? Weil es nicht vernünftig ist, da anzufangen, wo nur Mauern schon sind. Man fängt da an, wo noch Platz ist, wo noch Landschaft ist. Und ich denke, dass wir das genau richtig machen, wenn wir mit Willkommensklassen arbeiten, mit jungen Leuten arbeiten. Das machen wir mit gemischten Klassen. Wir haben ein wunderbares Programm, wo wir mit Kindern über das Exil... Lassen Sie... Wir arbeiten mit Kindern, die sich mit dem Exil auseinandersetzen, auch dem Exil von Eltern... Okay. Hier ist ein Mensch im Publikum, der, so dass wir es nicht verstehen, wirklich ja. noch etwas... Nein, ich meine, wir arbeiten eben mit jungen Menschen, wir arbeiten aber auch im Sinne von Kulturvermittlung in Akademiegesprächen etc. Wir sind nicht Lehrer für Pegida oder Aufklärer für AfD. Das ist nicht die Aufgabe der Akademie. Die Akademie hat die Kunst zu vertreten und die Kunst bedeutet auch Aufklärung zu machen. Bedeutet aber nicht, dass wir ein Sozialunternehmen sind. Das sind wir nicht. Wir haben nicht die Aufgabe, verbohrte Leute umzukehren, weil wir nicht religiös sind. Also das ist, wir sind dabei, bestimmte Gedanken in die Welt zu setzen, bestimmte Kunstrichtungen auch weiterzugeben und in der Hoffnung, dass dies hilft, die Aufklärung voranzutreiben. Da möchte ich gerne noch, vielleicht gerne noch mal einhaken. Martin, das ist ja unsere Aufgabe. Absolut, Herr Rehberg, das würde ich, Karl-Siegbert Rehberg, Soziologe an der TU Dresden, das würde ich gerne noch mal an Sie weitergeben. Nehmen wir als Gesellschaft, aber ich nehme auch uns Medien mit rein, nehmen wir uns in ausreichender Form die Freiheit, Pegida-Sympathisanten oder AfD-Politiker auch mal zu Wort kommen zu lassen? Oder geht man zu sehr nach dem Motto vor, wir sprechen nicht mit denen, weil wir denen kein Podium geben möchten. Ist das nicht eigentlich ein schwerer Fehler, sich mit denen gar nicht auseinanderzusetzen, denen gar nicht die Gelegenheit zu geben, ihre Argumente vorzutragen und sich damit auch damit beschäftigen zu können? Also das war ja auch nicht die These über die Akademie der Künste. Sie sagte ja nur ganz richtig, man muss auch dort ansetzen und vor allem dort ansetzen, wo eine Möglichkeit, wo Bereitschaft und so weiter ist. Das heißt aber auf keinen Fall umgekehrt, dass man nun mit Leuten, die einem nicht gefallen oder deren politische Parolen oder deren Art des Auftretens und all das gefällt mir nicht, aber ich habe es mir oft angesehen, weil ich es verstehen wollte, nicht redet. Das ist wäre eine falsche Schlussfolgerung. Der Chef der Landeszentrale der Sächsischen für politische Bildung, Richter, hat das ja gemacht. Er hat zu Gesprächen eingeladen und die waren keine Moderation, sondern die waren sozusagen eine Herausziehen des Pfropfens aus der Flasche. Und dann kamen die Motive heraus, die sehr vielschichtig sind, die sehr unterschiedlich sind und die auch eine andere Art von Heterogenität, nämlich die Heterogenität des Ressentiments zeigte. Die Quellen des Ressentiments sind enorm verschieden, die Aktionsformen, die politischen Orientierungen sogar, wenn man gleich sagen kann, auch es ist die rechtspopulistische Tendenz insgesamt wichtig, sind verschieden und das kann man nur herausbekommen, indem man, ich würde sagen, vielleicht gar nicht sprechen kann, aber sprechen lassen kann. Also einmal diese Motive überhaupt sichtbar macht. Und das ist ja in Dresden durchaus auch geschehen. Wir haben erlebt, dass Ihr Kollege an der TU, an der Technischen Universität in Dresden, der Politikwissenschaftler Werner Patzelt, versucht hat, Pegida-Motivation zu erforschen und dann prompt verunglimpft wurde als Pegida-Versteher und einer, der sich zu sehr mit denen gemein macht. Da fängt doch freie Wissenschaft dann aber auch an, keinen Spaß mehr zu machen. Ja. Also Herr Patzel hat einen Überschuss an Munterkeit, die ihn da nicht berücken würde. Ich würde mal sagen, da gebe ich ihm ganz recht, verstehen muss die Wissenschaft ja wollen, das will ich auch. Herr Patzel hat manchmal Formulierungen gebraucht, die vielleicht ein Einverständnis dann zu stark mit dem Verstehen zu verbannen. Aber seine Analysen finde ich gut und sehr wichtig. Das Wichtige an Pegida ist meines Erachtens, wenn man das sieht als Phänomen, dass sie aus dem Dunkel gekommen sind in 2014. Man wusste nicht, wer es war. Die Abwehr, das Schweigen, also diese Kombination von Schweigen und Schreien. Es wurden den Journalisten die Mikrofone aus der Hand geworfen, sozusagen gerissen oder heruntergeschlagen. Dieses Geheimnis sozusagen einer Gruppe, die man nicht kannte. hat dazu geführt, dass man zuerst sagte, alles Neonazis. Und dann kamen sie ans Licht dieses Opernplatzes und so weiter. Und dann hieß es plötzlich alles bürgerliche Mitte. Und beides stimmt nicht. Sondern es ist eine Kombination von ganz unterschiedlichen Gruppierungen, die zusammengehalten werden, vielleicht noch nicht mal durch den Islam. Der Islam ist eine Art, könnte man sagen, Vehikel, um Unbehagen, um Ängste, auch um Teile der Vereinigung und des Prozesses der Vereinigung und der Verlustgefühle, die viele dabei hatten, zu artikulieren. Und dafür hat man ein Medium, das sofort anspringt, nämlich den Islam, die Islamisierung. Und wenn ich da diese Gespräche mir angehört habe, dann war mein Eindruck oft, da braucht man keinen Islam für diese Ressentiments. Da genügt es schon, wenn Leute aus Köln kommen. Ich finde es nur irgendwie, Esra Küçük, sowohl bei den Vorurteilen gegenüber Moslems als auch bei der scharfen Debatte mit der AfD, mit Pegida, finde ich es überaus unerfreulich und nicht besonders innerlich frei, wenn jeder genau weiß, wer ist der Gute und wer ist der Böse. Ohne weitere Auseinandersetzung, ohne weitere Hintergründe, das ist vollkommen klar. Da richtet man sich ein, da freut man sich und haut aufeinander ein. Das hat mit aufgeklärtem Dialog, gesellschaftlicher Debatte nicht wirklich viel zu tun, oder? Also ich glaube, hier hat ja keiner gesagt, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das tun wir ja auch. Also wenn ich wäre nicht der Meinung, dass sie nicht in Talkshows vertreten sind. Ich sehe die AfD sehr oft, ich schlage die Zeitung auf, sehe Artikel über die AfD, ich schaue im Fernsehen, sehe ganz viel darüber. Aber was die Auseinandersetzungskultur betrifft, war sie erstmal lange davon geprägt, wir spielen nicht mit den Schmuddelkindern und jetzt sieht man, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel mit dem ganz konkreten Phänomen zu tun, wie sich die AfD ganz oft ins Ausgeschossen hat, selber eben mit undemokratischen Äußerungen. Aber ich würde sagen, solange dort jemand sitzt, der sagt, die Freiheit des Andersdenkenden ist auch meine Freiheit, dann kann man sich mit dieser Person auseinandersetzen und darum darf es die AfD ja auch geben, weil es auch die Freiheit des Andersdenkenden gibt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das immer der Fall ist, dass sozusagen das, was diese, also das ist ja ganz differenziert zu beurteilen. Wir haben ja hart Rechte in dieser Bewegung und auch nicht. Aber ich glaube, es hatte viel damit zu tun, dass diese Bewegung ganz lange gar nicht in den Dialog geraten wollte. Lügenpresse als Stichwort. Wie frei sind wir in unserem Handeln? Zum Abschluss des ARD-Radiosalons würde ich Sie gerne nochmal um eine ganz kurze Prognose bitten. Sie alle drei. Wie werden sich Freiheit und Freiheitsliebe in den nächsten Jahren entwickeln? Karl Siegbert Rehberg, was ist Ihre Prognose? Ich sehe die Freiheit nicht in dem Maße als bedroht an, dass in unserer Gesellschaft die Freiheitsgarantien aufgehoben würden. Sie sind eingeschränkt, sie werden eingeschränkt. Wir haben das ja schon bei dem RAF-Terrorismus der 70er Jahre erlebt, wie viele der Grundrechte und der bis dahin geltenden Gesetze eingeschränkt wurden. Bei einer solchen globalen, sei es Bedrohung, sei es den Bedrohungsgefühlen, die damit erzeugt werden, mag das in dem einen oder anderen Fall auch gegen uns, und dann müssen wir politisch handeln und das versuchen zu begrenzen, mögen sich Einschränkungen ergeben. Ich glaube, dass die Freiheitsbedingungen insgesamt sich nicht verändern werden. Ganz kurz, wir müssen leider bald zum Ende kommen. Esra Küçük, könnten Sie noch Ihre Prognose Ich glaube, sagen? Als sozusagen... Ich glaube so sehr an die Demokratie, dass ich auch an die Werkzeuge der Demokratie glaube, dass ich nicht Angst um unsere Freiheit habe und dass wir jetzt aus der Kultur gesprochen jetzt noch mehr aufgefordert sind zu provozieren und noch mehr aufgefordert sind zu sagen, Kultur ist auch politisch. Janine Merpel? Aufklären, aufklären, aufklären. Nichts anderes tun, sollten wir tun, und nicht unsere Freiheit ist bedrängt, sondern die Freiheit von vielen anderen. Und das sollten wir erinnern. Und hat die Freiheit... Und hat die Freiheit, Frau Merkel, die Chance, sich gegen Wohlstandswahrung und Sicherheit durchzusetzen? Ihre Prognose, Ihr Gefühl? Das verstehe ich nicht. Die könnten identisch sein. Die könnten identisch sein. Okay, dann lassen wir es bei dieser Identität, dass Sicherheit möglicherweise dann doch ein bisschen wichtig ist. Das heißt, für Sie ist Freiheit das Gleiche wie Wohlstand? Nein. Eben nicht. Ich habe das Gefühl, Wohlstandswahrung ist manchem wichtiger als Freiheit. Die Wohlfahrtsentwicklung in China wird mehr Freiheiten in China bringen als manche andere. Das war Herr Rehberg, der vierte ARD-Radiosalon mit Janine Meerapfel, Präsidentin der Berliner Akademie der Künste, mit Esra Kütschück, Leiterin des neuen Gorki-Forums in Berlin für einen produktiven Umgang mit gesellschaftlicher Heterogenität, und Karl Siegbert Rehberg, Professor